suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 22. Lektion 22. Au cours de notre dernière leçon, nous avons appris les cas du datif et de l'accusatif des articles définis et indéfinis. Nous allons voir la même chose aujourd'hui avec le pronom possessif. Là aussi, l'accusatif est le même que le nominatif. Ce qui nous reste à prendre est donc le cas du datif. Alors que pour le nom masculin au singulier, nous avons... Nominatif, mein Auto, dein Auto, sein Auto, pour Hirn. Hirnauto, pour sie, sein Auto, pour hat, Eisenauto, Ehrenauto, Hirnauto. Mein Auto steht an der Garage. Dei Pap as am Gwert. Dativ, mengem Auto, dengem Auto, sengem Auto, hieren Auto, sengem Auto, eisem Auto, ehrem Auto, hierem Auto. Hier fährt mat sengem Auto. Sie schwätzt mat hierem Pap. Akkusativ. Mein Auto, dein Auto, sein Auto, hieren Auto, sein Auto, Eisenauto, Ehrenauto, Hirenauto. Mir gesinn also Pap, dir gesit Ehrenauto. Pour le nom féminin, singulier, nous avons Nominativ, Mengmam, Dengmam, Sengmam, Hiermam, Sengmam, Eismam, Ermam, Hiermam. Hier Mam as an der Kischen. Meng Tata steht am Gwert. Dativ. Menger Mam, Denger Mam, Sänger Mam, Hierer Mam, Sänger Mam, Eiser Mam, Ehrer Mam, Hierer Mam. Du schwätzt mit Denger Mam. Hier geht mit Sänger Tata spazieren. Akkusativ. Meng Mam, Deng Mam, Säng Mam, Hier Mam, Säng Mam, Eis Mam, Ehr Mam, Hier Mam. Sie gesagt hier Mam. Hat gesagt, singt hat er. Pour le nom neutre singulier, nous avons Nominativ, mein Haus, dein Haus, sein Haus, hiert Haus, sein Haus, eist Haus, ehrt Haus, hiert Haus. Eist Haus as schein, ehrt kant as leif. Dativ, mengem Haus, dengem Haus, sengem Haus, hierem Haus, sengem Haus, Eisem Haus, Ehrem Haus, Hierem Haus. Sie sind an Hierem Haus. Ich spiele mit meinem Kant. Akkusativ. Mein Haus, dein Haus, sein Haus, Hiert Haus, sein Haus, Eist Haus, Ehrt Haus, Hiert Haus. Du gesagt dein Haus, hier gesagt sei Kant. Pour les noms au pluriel, nous avons indépendamment du genre... Nominativ, meng Autoen, deng Autoen, seng Autoen, hier Tataen, seng Tataen, eis Kanner, er Kanner, hier Kanner. Meng Autoen sind an der Garage, deng Tataen sie leif. Dativ, mengen Autoen, dengen Autoen, sengen Autoen, hieren Tataen, sengen Tataen, eise Kanner, er Kanner, Hier Kanner. Hier spielt mat singe Kanner. Sie schwätzt mat hieren Tataen. Akkusativ. Meng Autoen, deng Autoen, seng Autoen, hier Tataen, seng Tataen, eis Kanner, er Kanner, hier Kanner. Hat gesagt sing Kanner, mir gesinn eis Älteren. Pour Resümé. Den Auto steht an der Garage. Ein Auto steht an der Garage. Mein Auto steht an der Garage. Ich fuhre mit dem oder mam Auto, mit engem Auto, mit mengem Auto. Ich fuhre mit dem Auto, mam Auto, mit engem Auto, mit mengem Auto. Ich gesinn den Auto, ich gesinn ein Auto, ich gesinn mein Auto. Tata as an der Kischen, eng Tata as an der Kischen, meng Tata as an der Kischen. Ich schwätze mit der Tata. Ich schwätze mit enger Tata, ich schwätze mit minger Tata. Ich gesinn Tata, ich gesinn eng Tata, ich gesinn ming Tata. Kant spielt am Gwert, e Kant spielt am Gwert, Mei Kant spielt am Guet. Ich spiele mit dem oder ich spiele mit dem Kant oder ich spiele mit engem Kant oder ich spiele mit meinem Kant. Ich gesinn Kant, ich Kant, mei Kant. Die Autoen sind an der Garage. Mein Autoen sind an der Garage. Ich schwätze mit dem Tatan, mit meinen Tatan. Ich gesehen Kanner, mein Kanner.